mit einer Wiederkehr der Ungeheuer bezeichnen kann. Hans Sedlmayr hat in seiner zum Teil hämischen Abrechnung mit der Kunst der Moderne behauptet, dass die Moderne eine Realisation von Ungeheuern sei, also anhand von Bosch und Goya und anderen nachzuweisen versucht, dass dieses genuin Menschliche, das es in der Natur nicht gibt und das es bei den Göttern nicht gibt, von den Menschen hervorgebracht worden sei und dass die Kunst da eine Art Vorreiter bildet. Er hat seinerseits auf diesen berühmten Satz von Goya oder den Goya nimmt, um das Thema einzuläuten, El sueño de la razón produce monstruos. Der Streit der Gelehrten geht darum, ob dieses sueño Schlaf oder Traum heißt. Wenn es Schlaf hieße, dann wäre es nur die Unaufmerksamkeit der Vernunft, die dafür sorgt, dass die Ungeheuer wiederkehren. Wenn es aber Traum heißt, dann läge es in der Vernunft selbst, in ihren Träumen, in ihren Konzeptionen, dass die Ungeheuer wiederkehren, dass die Ungeheuer fabriziert werden und gerade von dem Instrument, das uns davon befreien sollte. Von Kafka gibt es einen diesbezüglichen Satz, eine Satzfolge, die meines Erachtens sehr deutlich macht, um was es geht. Er rechnet auf, was denn die Erfindung von immer neuen technischen Medien für das Verhältnis der Menschen und der Ungeheuer bedeutet hat. Und ich denke, dieser Satz oder diese Satzfolge sollte jetzt zu Gehör gebracht werden. Das kleine Geräusch wird jetzt etwa 1 Minute 20 Sekunden lang als Komposition von Johannes Schmölling die Nerven kitzeln. Nebenbei darf ich dem Publikum, das uns jetzt erst im Radio hört, noch einmal sagen, dass wir aus dem Zelt im Tempodrom senden und dort über die Fabrikation von Ungeheuern reden. Mehr dazu gleich. Auf den Gedanken, dass Menschen durch Briefe miteinander verkehren können. Man kann an einen fernen Menschen denken und man kann einen nahen Menschen fassen. Alles andere geht über Menschenkraft. Briefe schreiben aber heißt, sich vor den Gespenstern entblößen, worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Wege ausgetrunken. Durch diese reichliche Nahrung vermehren sie sich ja so unerhört. Die Menschheit fühlt das und kämpft dagegen. Sie hat, um möglichst das Gespenstische zwischen den Menschen auszuschalten und den natürlichen Verkehr, den Frieden der Seelen zu erreichen, die Eisenbahn, das Auto, den Aeroplan erfunden. Aber es hilft nichts mehr. Es sind offenbar Erfindungen, die schon im Absturz gemacht werden. Die Gegenseite ist so viel ruhiger und stärker. Sie hat nach der Post den Telegrafen erfunden, das Telefon, die Funktelegrafie. Die Geister werden nicht verhungern, aber wir werden zugrunde gehen. Nein. So komm denn, ich will dir sagen, und du nimm die Rede auf, die du hörst, welche Wege des Suchens allein zu denken sind. Der eine, dass etwas ist und das nicht zu sein unmöglich ist, ist der Weg der Überzeugung, denn die geht mit der Wahrheit. Der andere, dass etwas nicht ist und das nicht zu sein richtig ist, der, zeige ich dir, ist ein Pfad, von dem keinerlei Kunde kommt, denn was eben nicht ist, kannst du wohl weder wahrnehmen, denn das ist unvollziehbar, noch aufzeigen. Denn dasselbe kann gedacht werden und sein. Richtig ist, das zu sagen und zu denken, das Seiendes ist, denn das kann sein. Nichts ist nicht. Das, sage ich dir, sollst du dir klar machen. Denn das ist der erste Weg des Suchens, von dem ich dich abhalte, sodann aber von dem, worauf ja die Sterblichen, die Nichtswissenden umherwanken, die Doppelköpfigen. Denn Ohnmacht lenkt in ihrer Brust ihren schwankenden Verstand und sie treiben dahin, so taub als blind, blöde, verdutzte Gaffer, unterscheidungslose Haufen, bei denen Sein und Nichtsein dasselbe gilt und nicht dasselbe und es in allen Dingen einen umgekehrten Weg gibt. Denn dazu werden sich Dinge gewiss niemals zwingen lassen, zu sein, wenn sie nicht sind. Du aber halte den Gedanken von diesem Weg des Suchens fern und lass die Gewohnheit der vielen Erfahrungen dich nicht auf diesen Weg nötigen, das ziellose Auge umherzulenken und das widerhallende Gehör und die Zunge, sondern beurteile mit dem Denken die hart bestreitende Widerlegung, die von mir vorgebracht worden ist. So bleibt einzig noch übrig die Rede von dem Weg, das etwas ist. An ihm sind sehr viele Kennzeichen, das Seiendes ungeworden und unvergänglich ist, ganz und einheitlich und unerschütterlich und vollendet. Und es war nicht einmal und wird nicht einmal sein, da es jetzt zugleich ganz ist, eins und zusammenhängend, denn welche Erzeugung könntest du für es erfinden? Wohin, woher gewachsen? Weder aus Nichtseiendem werde ich dich sagen oder denken lassen, denn es ist nicht sagbar noch denkbar, dass etwas nicht ist. Und welches Bedürfnis hätte es auch veranlassen sollen, später oder früher aus dem Nichts beginnen sich zu bilden? Also muss es entweder ganz und gar sein oder nicht. Noch auch wird die Gewalt der Gewissheit zulassen, dass jemals aus einem Seienden irgendetwas über es hinaus wird. Aus diesem Grunde hat weder zum Werden noch zum Vergehen die Rechtmäßigkeit es in seinen Fesseln lockernd losgelassen, sondern hält es fest. Die Entscheidung darüber beruht aber hierin, entweder ist es oder es ist nicht. Aber es ist nun entschieden, wie es Notwendigkeit ist, dass man den einen Weg liegen lasse als undenkbar, unnennbar, denn es ist nicht der wahre Weg. Sie werden sich vielleicht wundern, dass dieser Text im Zusammenhang mit unserer Diskussion verlesen wird, Monster, Ungeheuer. Ich denke aber, Sie werden sehr schnell sehen, dass dieser Text, mit dem die Philosophiegeschichte, das kann man schon sagen, beginnt, nämlich Parmenides, auch der Text ist, der es unmöglich macht, dass innerhalb der Geschichte der Vernunft von Ungeheuern die Rede ist. Ich werde, indem ich ein paar erläuternde Dinge zu diesem Parmenides-Text sage, eine ganz einfache These vertreten und versuchen, die auch in der Diskussion etwas zu klären, nämlich folgende. Es gibt eine Klammer des Monströsen oder eine Klammer des Ungeheuren, zwischen der sich die Geschichte der Vernunft entwickelt. Die erste Geste, mit der das Denken beginnt, also das, was wir unter rationalem Denken verstehen, ist die Geste, die das Monströse, das Ungeheure ausschließt. Und seither hat das Monströse nur noch einen Namen für das rationale Denken, nämlich das Nichts. Und Sie haben ja in diesem Text sehr deutlich gehört, dass Parmenides die strenge Anweisung gibt, sich nicht um das Nichts zu kümmern, weil es davon kein Wissen geben kann. Das ist in der Philosophiegeschichte durchaus vertraut als Motiv, die sogenannte meontische Drohung abzuwehren, also das abzuwehren, was um keinen Preis sein soll, was nicht sein soll. Und alle Motive bis hin zur Moderne, die sich zentrieren um den Titel Selbstbehauptung, sind Motive, die diese Selbstbehauptung begründen durch die Abwehr dieses Nichtseinsollenden, dieses Ungeheuren. Ich hätte auch eine andere Stelle, die vielleicht nicht so spektakulär, aber metaphorischer und bildhafter ist, bringen können, um diese These zu belegen, nämlich eine Stelle aus der Odyssee von Homer. Sie kennen diese Passage alle. Es ist die Geschichte des Polyphem, des Zyklopen, von dem dann Homer an entscheidender Stelle sagt, er sei das gesetzlos denkende Scheusal. Sie kriegen da, glaube ich, einen sehr massiven Hinweis auf das, was hier ausgeschlossen wird. Ein Denken, das sich nicht dem Zwang der Ratio beugt. Das wird als ungeheuer, als monströs ausgeschlossen. Der zweite Teil meiner These ist natürlich ganz einfach der, dass ich sage, in dem Moment, in dem sich die Geschichte der Vernunft schließt, also die Geschichte, die sich gebildet hat durch den Ausschluss des Monströsen, in dem Augenblick kehren die Ungeheuer wieder. Und ich würde sagen, das passiert nicht vor Nietzsche. Aber es gibt dann von Nietzsche ab, etwa bei Freud, aber ich bringe einen etwas massiveren Beleg jetzt noch, nämlich Joseph Conrad. Es gibt von Nietzsche an eine unaufhörliche Sequenz der Wiederkehr des Ungeheuren und Monströsen und auch eine Positivierung des Ungeheuers. Und wir, unsere Veranstaltung, ist im Grunde nur die Quintessenz dieser neuen Positivierung des Monströsen. Ich belege es vielleicht mit einer sehr beeindruckenden Stelle aus Joseph Conrads berühmtester Novelle Heart of Darkness. Bevor ich das tue, nur zur Erläuterung dies eine, Marlowe, der Held dieser Geschichte, ist auf der Suche nach dem mysteriösen Mr. Kurtz und trifft nun zum ersten Mal mit Eingeborenen zusammen. Von diesen heißt es nun folgendermaßen: The prehistoric man was cursing us, praying to us, welcoming us, who could tell? We were cut off from the comprehension of our surroundings. We glided past like phantoms, wandering and secretly appalled, as sane men would be before an enthusiastic outbreak in a madhouse. We could not understand because we were too far and could not remember, because we were traveling in the night of first ages. The earth seemed unearthly. We are accustomed to look upon the shackled form of a conquered monster, but there you could look at a thing monstrous and free. What thrilled you was just the thought of their humanity, like yours, the thought of your remote kinship with this wild and passionate uproar, ugly. Also betonen möchte ich nur noch dieses eine, übersetzend betonen, dass Konrad hier sagt, wir sind sehr wohl vertraut mit domestizierten Formen des Ungeheuren und Monströsen, was uns nun aber hier entgegentritt, ist die Kombination des Ungeheuren und Freien und zugleich die Erfahrung, dieses Monströse ist uns im Innersten verwandt und vertraut. Ich würde auf dieses Motiv nachher gerne nochmal zurückkommen. Danke an Norbert Bolz. Bevor die Gesprächsrunde hier weitergeht, wird nun eine erste Kombination, das Synthetische auf der einen und das Organische auf der anderen, als akustisches Ereignis Monstrosität verkörpern dürfen. Wir werden noch einmal das Horrorgeräusch von Johannes Schmölling unterlegt von menschlichen Herzschlägen zu hören bekommen. Herzklopfen wird allmählich noch weitergehen, hoffe ich, und wird eine Diskussion nun als ein Inlet in der Diskussion untermalen, die Volker Grasmurk mit Barnes Toy von Tage 2 führen wird. Eine Begegnung nämlich über ein Ereignis, das am Mittwoch bereits bei Mythenmonster Mutationen auf dem Tempodromgelände zu sehen war. Der Tanz zweier Tänzerinnen verfolgt von einem Roboter. Die Rationalität hat Monster geboren, die wir... Eines davon konnten wir in den letzten beiden Tagen sehen. Ein Roboterarm, 5 Meter lang, hing unter der Bühne, interagierte mit zwei Tänzerinnen. Der Roboter sieht, er bewegt sich, er macht Musik. Das Publikum sieht euch, Barts Dorf und die Musiker von Der Plan neben der Bühne und denkt sich, dass ihr das alles macht. In Wirklichkeit verhält er sich jedoch weitgehend autonom, eigensinnig. Kannst du kurz erläutern, wie die Eigensinnigkeit dieses Roboterarms genau aussieht und was ihr ihm an Material vorgebt, über das er improvisiert? Noch ganz kurz der Hinweis, es gibt einige Übersetzungs-, nicht Probleme, sondern Hilfen. In dem Fall, wie gesagt, ein anderer Mitarbeiter der Gruppe Tage 2 übersetzt gerade für Barnsdorf die Frage von Volker Grasmuck. Ja. Hij beweegt autonoom, dat wil zeggen dat hij beweegt via een computerprogramma volgens een bepaalde... Dichterbij. Ja. Volgens een computerprogramma volgens een bepaalde manier. Hij kan automatisch bewegen. Dat wil zeggen dat hij door het videobeeld kan zien. En hij kan differentiëren zwart en wit. En doordat hij zwart en wit differentieert, ziet hij het lichtpunt in de ruimte. En daar beweegt hij op. En volledig automatisch. Wij doen er verder niks aan. Wij controleren hem alleen. Also der Roboterarm ist in der Lage, schwarz und weiß zu sehen mit Videokameras, die an ihm befestigt sind. Und er orientiert sich nach der hellsten Stelle auf der Bühne und verhält sich danach. Das heißt, die Techniken... programmeert, maar doordat de danseres daar manipuleert, is het nooit zeker te weten wat voor soort muziek je krijgt. Ja. Also es gibt durchaus Elemente, die vorprogrammiert sind auf Synthesizern, aber die Tänzerin kann durch ihre Bewegung darauf Einfluss nehmen. Es gibt Spannungsmessgeräte an diesem Arm, die Programme beeinflussen und umsetzen können nach der X- und der Y-Achse unterschiedlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist korrekt. Gestern Abend hat die Eigensinnigkeit und Autonomie dieses Roboterarms zu einem kleinen Unfall geführt, habe ich mir sagen lassen. Eine der beiden Tänzerinnen, Trissi Rast, ist verletzt worden. Kannst du kurz erläutern, wie sowas zustande kommen kann? Das scheint ja nicht ganz ungefährlich zu sein, mit diesem Ding umzugehen. Ja, auf dem Moment, dass sie improvisiert mit den Armen, sie manipuliert ihn, das Kreuzen von links nach rechts, hoog en omlaag. Op de avond daarvoor werkte die niet volgens haar systeem. En ze was dus vrij agressief om te laten werken. En ging vrij dichtbij. Op dat moment stond hij op een verkeerd programma, automatisch. En dan maakte hij gewoon zijn posities af. Een klep die bleef hangen. Doordat het een mechanische onbenul is. En het duurde langer voordat hij naar beneden kwam. En plotseling kwam hij naar beneden en sloeg een flink gat in haar hoofd. En daarna is de voorstand gestopt, omdat ze dus vreselijk bloedend naar het ziekenhuis moest. Ja. Dus het is een monster in dit geval. Het is een monster. Der Roboterarm stand zu dem Zeitpunkt auf Automatik. Die Tänzerin hat zu dem Zeitpunkt improvisiert und ist recht aggressiv auf den Roboterarm zugegangen. Und der hat sich in dem Augenblick nach unten bewegt und hat sie am Kopf getroffen. Sorry, ich habe Blut am Handen. Ja. Du hast davon geschrieben, dass dieses Eigenleben des Roboterarms an Frankensteins Monster erinnert. Es ist zwar programmiert, es kann aber durchaus gefährlich werden, es kann außer Kontrolle geraten, so wie das gestern Abend geschehen ist. Sorry, ich begreife nicht einmal. Ja, du hast zum Beispiel auch an anderer Stelle geschrieben, dass sich im Verhältnis, in deinem Verhältnis zu diesem Roboterarm herausgestellt hat, dass seine Intelligenz auf dem Niveau eines Geistesgestörten zu messen ist, dass er wie ein unwilliger Hund, wie ein Dorftrottel reagiert. Ein Minimum an Intelligenz scheinst du ihm dann aber schon zugestehen. Das Last Wort? Minimum an Intelligenz. Ja, het blijft inderdaad een machine die geprogrammeerd is en uiteindelijk niet kan denken, alleen maar kan reageren op een aantal signalen. Daarom is hij dus eigenlijk heel dom. Hij kan niet veel. Maar op een of andere manier schijnt hij dus toch veel imposanter te zijn als een mens. En een mens is veel gecompliceerder. Gecompliceerder. Maar op een of andere manier maakt dit monster meer indruk op mensen als mensen op mensen. Das ist sehr fremd, finde ich. Ah ja. Also es bleibt eine Maschine, die hier natürlich in gewisser Weise programmiert ist, aber ist doch sehr viel komplizierter. Und er macht vor allem, was die Erfahrung ist, in den Vorstellungen sehr viel mehr Eindruck auf Menschen als andere Menschen. Und das findet Barth sehr seltsam. Ja, es ist nicht so seltsam. Es ist... Het blijkt dat mensen dus erg graag iets willen zien wat vreemd is. Dingen die bewegen, waar mensen niet achter komen waarom dat zo is, vinden ze dus per definitie als goochelen. Ze begrijpen niet hoe het werkt en daarom is het iets mystieks. Terwijl als je weet hoe het werkt, is er eigenlijk niks aan. Maar doordat mensen de relatie tussen techniek en mensen weten niet meer hoe een auto werkt. En dat heeft een bepaald soort... Ja, een vreemd soort monster krijg je dan. Dus het is een soort gestoorde relatie tussen techniek en mensen. Mensen verliezen dus de techniek. Als Barth spricht etwas an, was auch in der Diskussion vorher schon aufgekommen ist, die große Ähnlichkeit zu dem, was man vom menschlichen Verhalten her kennt, lässt die Menschen im Publikum dazu kommen, auch den Roboterarm nach menschlichen Gesichtspunkten zu sehen. Es liegt einfach daran, dass sie nicht wissen, wie die Technik funktioniert. Ähnlich wie mit einem Auto, man setzt sich einfach rein, es funktioniert. Man denkt nicht weiter darüber nach. Es gibt verschiedene Formen von Beziehungen, die hergestellt werden während der Vorstellung. Das sind zum Teil sehr erotische Beziehungen zwischen den Tänzerinnen und dem Roboterarm. Es sind kämpferische Beziehungen. In jedem Fall eine Herausforderung. Kannst du dazu noch einiges erläuterend sagen? Over die erotische Erfahrungen. Du hast zum Beispiel an einer Stelle geschrieben, dass der Roboterarm für dich manchmal ein Er, manchmal eine Sie ist. Ja, das hängt davon ab, wie lastig die ist. Het gekke is, wij praten over hem als hem en haar. En wanneer hij haar en wanneer hij hem wordt, dat is niet precies te zeggen. Het is een vrij lastig ding, wat dus eigenlijk nooit functioneert. Zoals gisteravond heb ik hem dus een paar schoppen gegeven. En zoals je hoort, praat ik over hem en haar steeds. En dat is eigenlijk heel eng, omdat het stille machine is. Maar wil je iets weten over de erotische ervaring? Nou, het is heel simpel. Ja, hij ziet eruit als een soort... Also das ist ganz unterschiedlich, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Zum Teil wird er tatsächlich als männliches Wesen, als weibliches Wesen erfahren. Das hängt ganz davon ab, wie lästig er ist in der Zusammenarbeit. Ja? Ja, das ist gut. Erotische Erfahrung, ja, nou, het is heel simpel. Dat als je hem ziet, dann kann er von alles van maken. Je kan er een schorpioenstang van maken. Je kan er een... In Nederland zeggen wij er een grote pik van maken. Alleen, het is zo dat hij komt nooit tot iets, omdat hij dus niet als zodanig gebouwd is. Dus hij is nooit gebouwd met de, in de zin van om een erotisch geval te laten zijn. Dus, ja, mensen hebben die ideeën erbij. Terwijl ik het heel simpel, ja, ik zie het wel, maar het is voor mij niet zo belangrijk, omdat ik op een andere manier met het ding bezig ben, als het uiteindelijk het effect is wat er gebeurt in het theater. Maar hij komt nooit tot, hoe heet het nou, Maman Supreme? Ja. Ja, hij komt nooit klaar eigenlijk. Ja. Also er wird von Menschen durchaus als erotisch so etwas erfahren, aber man kann ihn als einen gigantischen Schwanz ansehen, aber das Problem ist, er ist nicht dafür gebaut, deshalb kommt er auch nie so recht zum Punkt. Zum Punkt kommen. Zum Beginn der Vorstellung nimmt der Roboter das Publikum selbst ins Fadenkreuz. Man hörte Brüll von hinten, Licht aus und stellte dann fest, dass es Teil der Vorstellung ist. Der Zuschauer wird also seinerseits zum Gegenstand eines Zuschauers. Auch die Tänzerin beobachtet er erst nur wie ein Kameramann, kreist um sie herum, nimmt die Bilder auf und greift dann ein. Das heißt, er ist sowohl Tänzer wie Beobachter des Tanzes. Ja, hij is dus, hij heeft een aantal manieren. Hij kijkt soms. Soms is iemand gewoon een observator. En soms speelt hij een rol. Dus hij speelt een aantal dingen in de voorstelling. Hij bepaalt een aantal dingen in de voorstelling. Soms kijkt hij naar een meisje wat alleen maar probeert mooi te zijn. En daar bekijkt hij naar. En een ander meisje probeert een relatie met hem te hebben. En soms speelt hij eens eentje een soort dansje. Dat is ongeveer de rol die hij speelt. Hij speelt een aantal rollen. Also er spielt verschiedene Rollen. Manchmal schaut er nur nach einem Mädchen, was versucht, ihn zu verführen. Ein Mädchen, was versucht, eine Beziehung mit ihm herzustellen. Und andere Male greift er selber in den Tanz ein und ist selber Tänzer auf der Bühne. Letzte Frage. Was bist du, Bartsdorf, für diesen Roboterarm? Bist du sein Ingenieur, sein Vater, sein Gott? I don't know. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ben van hem. Ik denk dat hij meer iets voor mij is, hoop ik. En ik vind het een heel lastig ding in worden. Dus het is echt een soort monster van Frankenstein voor mij, ook in mijn werk. Dus wat het precies gaat worden en wat ik ervan ben, weet ik niet. Also Bart kann darüber keine Auskunft geben. Er ist auf jeden Fall, er hat offensichtlich eine sehr enge Beziehung zu ihm. Er wird aber in der Arbeit mit ihm immer lästig. Der Roboterarm natürlich nicht Bart für den Roboterarm, hoffe ich zumindest. Danke an Volker Grasmuck und Bad Teufontage 2. Wir sind immer noch auf dem Tempodromgelände innerhalb des Festivals Mythen, Monster, Mutationen. Und bevor Sie beiden darüber zu sprechen begonnen hatten, was für eine Beziehung zwischen Tänzerinnen und einer von Menschenhand oder Menschenkopf erfundenen Maschine, einem Roboter, entstehen können, wie man sie wahrnehmen kann, hatte Norbert Bolz aus dem Roman, nein, das ist eine Erzählung, eine Narrative von Joseph Conrad, Heart of Darkness, das Herz der Finsternis, vorgelesen. Ein Roman von Joseph Conrad, der Geschichte gemacht hat, akustische Geschichte machen, fauchende, juchzende, rauchende, kratzende Herzgeräusche im Hintergrund, immer noch nicht, dass jemand, der das nur im Radio hört, glaubt, dass es sich dabei um Mikrofonblubser handelt. Die Frage der Finsternis des Herzens oder des Herzens der Finsternis im Zusammenhang mit dem Thema, dem wir uns heute stellen, nämlich die Fabrikation von Ungeheuern, legt zunächst einmal nahe den sprachgeschichtlichen Hintergründen, die in dem Wort in der deutschen Sprache untergebracht sind, nachzugehen, denn die Übersetzung in das lateinische Monstrum ist bereits ein terminologischer Verlust. Deswegen werde ich zunächst einige kleine Stichworte aus einem Wörterbuch, das Geschichte gemacht hat, nämlich dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm, dazu vorlesen. Zunächst nicht von Ungeheuern, sondern von dem, was Geheuer ist. Das Geheure kommt, wenn ich dem hier richtig folge, aus dem indogermanischen Verbalstamm kei, der in Griechisch keimai enthalten ist und der liegen bedeutet. Aus dem Begriff des Lagers hat sich Heimstätte entwickelt in Heim und Verwandten. Das entsprechende Adjektiv, das Eigenschaftswort der gleichen Siedlung angehörig, hat zu traut lieb geworden, so besonders in Eind oder in germanisch hiva. Der Hinweis auf Heirat folgt dann auch noch. Kleiner Hinweis wieder auf Roboter von Bart Steif. Es gibt außerdem Hüre freundlich gütig, Hiore angenehm mild, altsächsisch, althochdeutsch, Unhiuri ist unheimlich und grauenhaft. Ich muss gerade mal ein bisschen blättern hier. Und das sanfte, behagliche ist schließlich auch in dem Geheuren enthalten. Demgegenüber ist das, was das Ungeheure darstellt, zunächst einmal nur vordergründig. Der Gegensatz zu dem Geheuren, die begriffliche Unsicherheit, die bei Schwinden des, ich muss gerade nachsehen, des Präfixes un, den Gegensatz von Geheuer und Ungeheuer aufhebt, haben, wie das Substantiv schon gezeigt hat, verschiedene sprachgeschichtliche Forschungen gezeigt. Zunächst die verschiedene Bedeutung von Ungeheuer, wie es in dem ursprünglichen sprachhistorischen Zusammenhang aufgetaucht ist. Im Gegensatz zu familiares, der Familie angehörig, Geheuer bezeichnet Ungeheuer, infamiliares, ursprünglich ohne Anteil an Familie, heißt das also ohne Anteil an Hausgenossenschaft, Hauswesen, Heim, Heimat und ihren sittigenden, beglückenden Einfluss, was immer man unter diesem Einfluss verstehen mag. Zweitens bezeichnet es das, was Schutz, Sicherheit und trauliches Behagen von Haus und Heim vermissen lässt, wogegen Geheuer das erst so richtig zum Ausdruck bringt. Den Übergang stützt die urzeitliche Vorstellung, die im Fremden den Feind, das Feindliche, das Schädliche, das Schreckliche sieht. Furcht und Einbildungskraft des schutzlosen Schwachen steigern dies zum entsetzlichen, grässlichen, grauenhaften, furchtbaren, feindseligen, bösartigen, widerwärtigen, erzürnten, ungestüm, wütenden, gierigen, unruhigen, traurigen, sinnlosen, was auch nochmal eine ganz andere Verbindung zu dem Monstrum, dem Monströsen, dem, was gezeigt wird, dem Zeichen zeigt, dem Unheilvollen, dem Unwillkommenen, dem Unangenehmen, dem Schändlichen, Entsetzlichen, Grässlichen, Schrecklichen, Unmenschlichen, Grauenvollen, Abscheulichen. Bezogen auf Äußeres, drohend, scheulich, schauderhaft, entstellend, ekelhaft, schmutzig. Und was nun tatsächlich spannend wird im Zusammenhang mit einer Begriffsgeschichte, die wichtigste Grenze im Begriff bildet im Allgemeinen die Zeit der Aufklärung, die im Leben unseres Wortes, von dem die Gebrüder Grimm sagen, ist ein ganz altes und wichtiges Wort, die im Leben unseres Wortes die größten Verwüstungen angerichtet hat, die Aufklärung. Wir hatten eben, wie gesagt, von Norbert Wolz einen Auszug aus dem Herzen der Finsternis bekommen, einen Roman, eine Erzählung, in der ein Engländer, Marlowe, auf einem kleinen Schiff in der Nähe von London darauf wartet, dass die Themse die Fahrt zurück zur Stadt wieder freigibt. Die Gezeiten hindern die Leute, die an Bord dieser kleinen Yacht sind, daran, ihren Ankerplatz zu verlassen. Und in der Dunkelheit der Nacht in der Ferne geht die Sonne über London, einer merkwürdigen Stadt, unter. In der Dunkelheit der Nacht beginnt Marlowe, ein ehemaliger, vielgereister Seemann, eine Geschichte zu erzählen, die ihn in die entfernte Vergangenheit, seine eigene Geschichte und die Geschichte der Menschheit führt, nach Afrika. Und es gibt eine Passage, wo er beschreibt, wie er an der Küste, der afrikanischen Küste, deren steile Verlaufsform eine ganz gehörige Brandung mit sich bringt. Er beschreibt diese Brandung und ganz beiläufig sagt er, dass da in der Brandung von dem Schiff angelandete Zöllner, Soldaten und so weiter gelegentlich ertranken, ohne dass das irgendjemanden kümmerte. End on, we went, steht in dem Text drin. Und er führt keine weiteren Überlegungen über diese absonderlichen, menschenfeindlichen Ereignisse an, sagt bloß, dass es eine einzige Erscheinung ihm noch so etwas wie Behaglichkeit, nicht Vertrautheit oder etwas Geheures vermittelt hatte. Das war die Sprache der Brandung. The voice of the surf, something natural which had its meaning, schreibt er in dem Text. Ich kann ihn fast auswendig, so oft habe ich ihn gelesen. Nur in dem Moment, wo something natural which had its meaning, etwas Natürliches, was seine Bedeutung hat, genauer nachgeprüft wird, könnte eine willkürliche Übersetzung dieses Wort surf, diese brüderliche Sprache eines Elementes, auch ganz anders übersetzen. In diesem Falle heißt es nämlich, der Schmierenkomödiant, der Schauspieler, derjenige, der seiner Rolle gelegentlich untreu wird. Something natural, etwas Natürliches, was seine Bedeutung hat. Das Verhältnis von Ungeheuern zum Monströsen und zum Zeichen wäre nun das Stichwort für Dietmar Kamper und Norbert Bolz, ihre zunächst in eigenen Thesen vorgetragenen Beziehungen zu Ungeheuern fortzusetzen. Ja, ich möchte drei Punkte ansprechen. Einmal die geschlossene Welt der Vernunft, wie sie eigentlich zu situieren ist. Dann den Eigensinn des Roboters oder des künstlich von Menschen gemachten Instrumentes. Und schließlich den Herzschlag. Was den ersten Punkt betrifft, die geschlossene Welt, ist dem wirklich so? Eine geschlossene Welt der Vernunft von Parmenides bis Nietzsche. Wie soll man sich das vorstellen? Ist das also dieses Haus des Seins, in dem nur Seiendes ist und nicht Nichts? Immer wieder haben die Philosophen die Frage gestellt, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Es gibt auch noch etwas anderes als Philosophie. Ich denke, in den Künsten hat dieses Ausgeschlossene immer einen anderen Stellenwert gehabt. Dort ist es zugelassen gewesen, dort hat es an die Tür geklopft, permanent, immer wieder. Ob man nicht zu der geografischen Auffassung, dass an den Rändern der sogenannten europäischen Zivilisation jenes Ausgeschlossene Realität bis auf den heutigen Tag hatte, auch noch so etwas wie eine Logografie hinzufügen müsste, ob nicht an den Rändern der Vernunft, also da, wo die Träume nisten, immer und jederzeit so etwas wie eine Bedrohung durch das früh Ausgeschlossene existiert hat. Und da wäre meine pointierte Frage die, stimmt eigentlich die Grenzziehung zwischen Logos und Mythos? Können wir die noch gelten lassen oder ist nicht auch der Mythos bereits ein Ausschlussverfahren? Ganz kurz muss ich dazu als Intervention, die die Diskussion nicht unterbrechen darf, eine kleine Regieanweisung geben. Dietmar Kamper und Norbert Bolz haben sich durchaus glücklich bezeichnet, als Vorgruppe zu den einstürzenden Neubauten heute Abend aufzutreten. Nur sind mittlerweile andere akustische störende Vorgruppen im Hintergrund. Außerdem nötigt uns die Tatsache, dass sie immer noch ein live betriebenes Privatradio betreiben, dazu eine Werbung, die auch diesem Radio ein wenig Geld bringt, einzuspielen. Danach folgt eine kurze Musik, damit wir hier auch danach die Diskussion ungestört von äußeren und inneren Einflüssen fortsetzen können. Ich höre so gerne Werbefunk. Hey, hey Leute, hört mal her, die Entscheidung fällt nicht schwer. Wohin ihr am Abend geht, denn ihr kommt ins Kabarett. Und nicht so grüne Mauer und Falco zugegen sind, wenn um 21 Uhr die Show beginnt. Dissidenten, alle wissen's schon, zwei Drittel heißt die Sensation. Von Donnerstag bis Sonntag sind wir in Form, in der Galerie Paranorm. Lützowstraße 75, U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Und wir freuen uns schon sehr. Was ist denn? 75 und dann Straße. Findest du da reinfliegen? Naja, was? Brauchst du doch wohl nicht mehr rein? Ist mir eingefallen, oder was? Wir wissen zwar nicht, wie der Streit der 3 Jahren ausgegangen ist, aber wenn Sie es wissen wollen, kommen Sie in die Galerie Paranorm. Vom 18. bis zum 28.06. Donnerstag bis Sonntag jeweils um 21 Uhr. 1, 2, 3, Paparam! Ich höre so gerne Werbefunk. Das Töne aus dem Film Shining, ein Film, der weniger den Ungeheuern oder den Monstern gewidmet sind, war. Und das, was darin zu hören war, war, wenn ich mich nicht furchtbar irre, gestern habe ich mich einmal ganz, ganz furchtbar beim Titel in der Musik geirrt, die Tore von Kiew aus Bilder einer Ausstellung von Herrn Mussorgsky. Die Frage, was das Geheure vom Ungeheuren unterscheidet oder das Gemütliche vom Ungemütlichen, ist nicht unbedingt die Frage eines Gegensatzes, sondern das Präfix, diese Vorsilbe un, kann auch dazu führen, dass das, was das Geheure ist, von dem wir eben bereits gesagt bekommen haben, wie nah es der Familie, dem Liegenden, der Heimat und ähnlichen Dingen liegt, das zu verstärken in eine Größe, die uns übersteigt und doch so sehr gleicht, zu steigern. Die Diskussion zwischen Norbert Bolz und Dietmar Kamper, eben kurz unterbrochen durch technische Notwendigkeiten, kann nun mit Norbert Bolz fortgesetzt werden. Ich war erst bei meinem ersten Punkt angekommen und dann ein bunter Strauß von kleinen Ungeheuern dazwischen, aber jetzt geht es weiter. Die Frage also nach dem Eigensinn und der Autonomie des Roboters. Also wenn der Satz, den ich eingangs zitiert habe, dass der Traum der Vernunft ungeheuer gebiert, richtig ist, dann müsste der Austritt aus der geschlossenen Welt der Vernunft durch diese selbst bewerkstelligt werden. Und dann wäre also in ihren Konstruktionsprinzipien und insbesondere in dem, was wir das Feld der Technik nennen, wären die Wege und Linien vorgezeichnet, wie diese geschlossene Welt zu verlassen ist. Ich komme auf den Gedanken deswegen, weil in dem Spiel des Armes mit den Frauen die Frage doch wichtig wäre, wo ist dort Natur und wo ist dort Vernunft? Ist es nicht vielmehr so, dass bei den Tänzerinnen die Natur ein Naturrest bleibt und die Vernunft fast völlig übergegangen ist auf den Arm? Ich frage es. Und schließlich der Herzschlag, den wir hören, der in den Metaphern anwesend ist, Heart of Darkness, das ist ja auch eine Gegenmetapher zum Innenhof, der hell erleuchtet ist in jenem Lager, dass das Geheure sein soll. Ist nicht in diesem Schlag, also ich höre es immer auch als ein Signal des Austauschs, also des Austauschs von innen und außen, ist nicht überhaupt die Zeitkrankheit, die wir als Infarkt bezeichnen, die Unfähigkeit, diesen Austausch weiterzuführen, ist nicht vielleicht das Geheimnis, gegen das dann die Geschichte der Vernunft in dem Sinne verstoßen hat, dass die Austauschprozesse behindert erst und dann unmöglich gemacht worden sind, sodass es am Schluss reißt? Ich meine das Herz und ich meine diese Grenzen, die vermeintlich befestigt sind. Also Blutaustausch, das, was wir hören, ist eine Anknüpfung an früheste Erinnerungen. Das erste Geräusch, das die Menschen überhaupt wahrnehmen und hören, ist der Herzschlag. Was bedeutet dergleichen? Ist das ein Programm? Ist das eine Art von Grundprägung? Und ist nicht vielleicht die parmenideische Formel, also des Herauswerfens des Anderen, des Nichtseienden, ein Verstoß gegen den Herzschlag? Es sind drei Punkte, die ich vielleicht einmal umgruppiere, damit wir mit dem dann letzten Punkt zurückleiten können zur ursprünglichen, zur ersten Diskussion, die mir sehr spannend zu sein schien, also der über den Roboterarm und das Verhältnis des Produzenten, des Fabrikanten zu seinem Roboterarm. Aber zunächst noch zwei Bemerkungen zum Herzschlag und zur Stellung des Mythos. Einmal würde ich sagen, einer der wenigen Augenblicke, wo ich das Gefühl hatte, es ginge wirklich etwas Monströses vor im Kino. Oder man würde im Kino die Erfahrung des Ungeheuren machen. Ich sage das nur in Anführungszeichen, aber das ist, scheint mir die höchste Annäherung gewesen zu sein, war der erste Film der Aliens-Reihe. Und unheimlich war daran im Grunde, oder ungeheuer, monströs, ein akustischer Effekt. Am Ende dieses Films wurde, Sie können sich sicher alle erinnern, ein Herzschlag, ein menschlicher Herzschlag, technisch bis zur Unerträglichkeit verstärkt. Und das, glaube ich, war wirklich schockierend und ließ einem die Erfahrung des Monströsen durchaus nachvollziehbar werden. Es ist nun eben deshalb so spannend für unser Thema, weil hier der verstärkte Herzschlag das Monströse wird, während der normale Herzschlag in seiner technischen Verdoppelung das Beruhigende schlechthin ist. Ob das jetzt der Herzschlag der Mutter ist oder der Herzschlag der Mutter, den wir jeden Tag brauchen, nämlich Rock'n'Roll. Rock'n'Roll besteht ja aus nichts anderem als der rhythmischen Verdoppelung und Verstärkung des Herzschlags. Insofern ist Rock'n'Roll eine populäre Veranstaltung der Wiederkehr der Bildnis, die ausgeschlossen worden ist von der Rationalität. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat Jim Morrison einmal diesen Satz geprägt in einem seiner Lieder: The wilderness is gathering all her children back again. Ich glaube, das war von Jim Morrison. Und das ist im Grunde der Auftrag, den die Rockmusik hat. Zu dem zweiten Punkt. Das ist jetzt, glaube ich, etwas komplizierter. Ich glaube, ich sag's mal so, ich glaube, dass der schöne Titel dieser Gesamtveranstaltung nicht ganz richtig geordnet ist. Die Sequenz müsste nämlich lauten: Monster-Mythen-Mutationen. Das Monstrum ist das Vorgängige, das Erste, das Ungeheure, das, was sich nicht denken lässt und als solches auch nicht ohne Verlust darstellen lässt. Der Mythos ist jetzt schon der erste Schritt der Bewältigung des Monströsen. Der macht nämlich die Erfahrung des Ungeheuren erzählbar. Und im Grunde ist schon jede Erzählung, jede Abbildung des Monsters eine Besänftigung und ein Verlust des Schockcharakters. Und der letzte Schritt, die Mutationen, das ist, wenn man so will, die wissenschaftliche Bewältigung dessen, was uns im Monster entgegentritt, nämlich der Quantensprung in der Natur selbst. Also Monstrum ist ja wohl der Exzess, in dem die Natur sich über sich selbst erhebt. Und wenn man so will, ist die Gentechnologie die wissenschaftliche Verwertung genau dieses Vorgangs. Also diese Sequenz ist auch schon eine Sequenz der Abdrängung, wenn man so will. Und insofern steht schon der Mythos im Programm dessen, was der Logos dann wissenschaftlich weiterentwickelt hat. Es ist eine Bewältigung des Monströsen. Zum ersten Punkt der Diskussion, und der scheint mir nun der spannendste zu sein, gefragt wurde nach dem Verhältnis des Fabrizierenden zu seinem Roboterarm. Und die Frage lautete, glaube ich, genauer: haben Sie die Stellung eines Gottes zu diesem Roboterarm? Man braucht diese Formel jetzt nur neu zusammenzusetzen und man hat eine ganz berühmte, nämlich die von Freud, der den Menschen einen Prothesengott genannt hat. Also hier wird das prometheische Projekt des Menschen, die Naturgrenzen zu sprengen, das alles selbst in den Griff zu kriegen, was in der Gentechnologie dann wirklich jetzt offenbar zu einem entscheidenden Endpunkt gekommen ist, wird hier schon in den Zusammenhang Gott und Prothese gebracht. Der Mensch kann Gott nur sein, wenn er sich in eine Symbiose mit Prothesen begibt, mit Technik eben begibt. Der Roboterarm stellt das, glaube ich, in großartiger Abbreviatur dar. Meine Frage ist jetzt folgende: dass dieser Roboterarm einer Tänzerin eine Wunde geschlagen hat, macht, glaube ich, eins überdeutlich, nämlich die Ambivalenz gegenüber der Erfahrung, die wir mit dem Monströsen noch machen können oder mit dem Ungeheuren. Dieses Monster wäre liebevoll, erotisch gewesen, dieser Roboterarm, wäre das nicht passiert. Er ruft uns jetzt aber in Erinnerung das andere Moment des Monströsen, nämlich den Schrecken. Also das, worauf ja auch Konrads Erzählung Heart of Darkness hinausläuft, the horror. Ich vermute, dass die Monster und Ungeheuer, die uns noch begegnen, in Kinos oder in Erzählungen, die liebenswerten Monster sind. Frankensteins Monster ist, wenn Sie sich genau erinnern, eigentlich ein unendlich nettes Wesen, mit dem man Mitleid hat. Oder das zweite große Filmmonster, King Kong. Also es rührt zu Tränen. Das ist ja aber offenbar nicht mehr der ursprüngliche Effekt, den das Monströse auf uns hat. Vergessen scheint der Schrecken zu sein, zugunsten von Mitleid, der Erfahrung des liebenswürdig Überdimensionalen. Und ich denke, wir müssten da in der Diskussion einmal eine Differenz aufmachen. Meine These ist, das eigentlich ungeheure Monströse, das Schrecken erregt, so wie das Joseph Conrad noch berichtet, ist uns eigentlich nicht mehr nachvollziehbar und es lässt sich auf keinen Fall mehr in unserer Medienwelt darstellen. Das nur zurück an euch die Frage. die Frage, wie sich das darstellen lässt auf der Ebene, auf der wir hier Medienproduktion betreiben, versuchen wir zunächst einmal durch ein kleines Beispiel, in diesem Falle nämlich 2 Minuten Herzschlag pur, zu illustrieren, für den Fall, dass das geht. Im Hintergrund waren gerade wieder einmal die verschiedenen akustischen Ereignisse, die ein schlagendes Herz mit sich bringen kann, zu hören. Akustische Ereignisse, die von dem Wilden Westen bis in die Leichenhalle führen, das heißt bis kurz vor Ende des Lebens das aussetzende Herz. Der Schlaf der Vernunft oder der Traum der Vernunft gebiert ungeheuer. Die Frage, ob es nun der Schlaf oder der Traum ist, lässt sich vielleicht mit einer anderen Formel, die genauer versucht zu beschreiben, welches Verhältnis der Schlaf zum Traum und umgekehrt hat, beantworten bzw. erst einmal als Frage stellen. Es gibt einen Religionsphilosophen in Berlin, Klaus Heinrich, der über das Verhältnis von Schlaf und Traum gesagt hat: Der Traum ist ebenso Hüter des Schlafes, insofern als er alles integriert, was um den Schlafenden herum ihn aus dem Schlaf reißen könnte, was den Schlaf stören könnte. Das Telefon, der Wecker, irgendwelche klappernden Geräusche, Leute, die durch die Wohnung oder das Zimmer gehen, in dem der Schlafende schläft und träumt, um zu schlafen. Und indem er auf der einen Seite der Traum, nämlich das alles, was um ihn herum geschieht, in den Schlaf integriert, ist er auch schon wieder Wegbereiter des Aufwachens, weil der Punkt kommen kann, wo das, was der Traum an Gesichten produziert, so unerträglich wird, dass der Schlafende aufwacht. Hüter des Schlafes und Wegbereiter des Aufwachens. Bart Steuf von Agenten Target 2, der erst einmal neben mir sitzt, hatte zunächst einmal über das Verhältnis von Schlaf und Traum oder Bewusstheit und Wachheit von ihm selbst als möglicher Gott zu seinem Roboter und von den tanzenden Frauen zu dem Homunculus oder Robotus, den er gemacht hat, beschreiben wollen. Ja, ik geloof niet dat ik erop uit ben om God te zijn. Het was zodanig ook nooit bedoeld. Ik ben nieuwsgierig en uit mijn nieuwsgierigheid heb ik een aantal dingen gedaan. Ik was geïnteresseerd in computers omdat ik daarmee te maken heb. En heb geprobeerd om te kijken hoe ver het mogelijk is om een machine aan mensen te koppelen. En kijken of een machine op theatergebied enige theatrale kanten kent. Asbard weist nochmal von sich, dass er der Meinung sei, ein Gott zu sein, der diese Maschine geschaffen hätte, ein Schöpfer. Er ist neugierig, er hat mit dem Material gearbeitet, er war interessiert in Computern und er hat probiert, wie weit es möglich ist, Menschen an die Maschine zu koppeln, speziell auf dem Theatergebiet. In de voorstelling blijft de robot een logisch, realistisch ding en de mens blijft een mens. En ik denk dat de toeschouwer de combinatie maakt. Dus uiteindelijk is de relatie, wat levend is levend en wat dood is dood. Dus het is niet zo dat, denk ik, waar mensen vreselijk bang voor zijn, is dat als een computer straks computers gaat maken, waar blijven wij dan nog? En ik denk dat de eerste fout al gelegd is doordat de mens de computer gemaakt heeft. En uiteindelijk zal dat dan ook spaak lopen. Dat als computers computers zouden maken, dan wordt het volgens mij uiteindelijk niks. Dus volgens mij is de fout al gelegd bij het eerste punt. Dus ik denk dat we er niet zo bang voor hoeven zijn. Die Maschine bleibt eine Maschine, der Mensch bleibt ein Mensch. Die Verbindung wird hergestellt durch den Zuschauer. Und Bart denkt, dass die Menschen Angst davor haben, wenn die Situation eingetreten ist, dass Computer Computer bauen. Aber er meint, dass er sieht darin keine Gefahr, weil dabei sowieso nichts rauskommen kann. Dann über die Gefahr von Robots. Ich denke, dass da hat er es eben über het monster wat dan... Oh nee, wacht even. Over seks, geloof ik, was het niet. Over erotisch, dat ik ervan schrikken moest. Ik geloof niet dat dat zo is, maar... Dus ik denk dat mensen altijd naar de dingen van hunzelf zoeken. En dat dus hetgeen is waar het over gaat. En niet over de schrikreactie. Of over dat mensen ervan bang zijn. Dat daardoor een erotische relatie bestaat, denk ik. Maar... Het is moeilijk. Also das Verhältnis von Erotik und der Möglichkeit als Voraussetzung dafür, sich in Gefahr zu begeben und sich auch dem Schrecken auszusetzen, sieht er auch anders. Seiner Meinung nach sucht der Mensch immer nur nach sich selbst und sieht sich selbst dann auch in dieser Maschine. Ich komme hiermee. Das ist Gott. Also ich weiß nicht, ob es noch etwas ist, was ich sagen muss. Noch eine andere Frage. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren die fundamentale, also die gründliche Anthropologie, also die Frage nach dem Menschen, soweit sie in den Wissenschaften gestellt wird, einen seltsamen Wechsel des Interesses durchmacht. Früher war es immer so, dass der Mensch also als ein seltsames Tier bestimmt worden ist, als ein Tier mit Vernunft. Das ist seit den 30er, 40er Jahren mit einem Schlag vorbei und die Anthropologien bemühen sich jetzt, den Menschen an der Maschine zu messen. Es gibt also so einen Übergang. Man könnte sagen, die Grenze zum Tier wird uninteressant, seitdem das Tier nicht mehr bedrohlich ist, seitdem also die Domestikation der Tiere oder die Ausrottung derselben sehr weit getrieben worden ist, dass das Tier wirklich keine faktische Bedrohung mehr darstellt. Und nun wird die andere Seite, also man könnte sagen, das Faszinierende an der Maschine zum Bestimmungsgrund für die Anthropologie, das wird immer deutlicher. Die großen neuen Entwürfe sind alle zentriert um so etwas wie eine fantasiebegabte Maschine. Genauso um eine fantasiebegabte Maschine. Ja, ik denk ook dat, ik weet niet of het of een antwoord op de vraag is, dat zolang computers niet creatief zouden of kunnen zijn, is er absoluut geen enkele vergelijking volgens mij. Ik geloof wel dat er een verschuiving is, alleen ik denk dat die verschuiving uiteindelijk weer teruggezet wordt. Dat bijvoorbeeld dat mensen nu naar robots moeten kijken of ze hun werk wel goed doen. Uiteindelijk denk ik dat het weer andersom wordt, denk ik. Maar ik weet niet of het een antwoord op de vraag is. Solange Maschinen nicht kreativ sein können, sieht er die Gefahr nicht so. Es hat sicherlich eine Verschiebung stattgefunden, aber Barth denkt, dass die Verschiebung auch wieder in die andere Richtung gehen wird. Müsste man genauer fragen, in welche Richtung, weil eine andere muss nicht unbedingt die gegensätzliche Richtung sein, wenn man sich an die jüngere und nicht ganz mehr so junge europäische Geschichte erinnert, dann ist eine der Quellen des sogenannten modernen Rechtsstaates in einem Satz angelegt worden, den jemand, der den Schrecken zu seiner Passion gemacht hat. Angst und Schrecken waren die Passion meines Lebens, das hat Thomas Hobbes von sich selber gesagt. Und er hat über die Menschen und über ihre Beziehungen zueinander gesagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wenn mittlerweile die Entwicklung menschengeschaffener Maschinen, wie es die Computer sind, einen Grad erreicht haben, in dem zum Beispiel ihre Kommunikation, ihre wechselseitige Verbindung, auch ein Grad der Bedrohung der Maschinen untereinander, man braucht auch nur an die Hacker zu denken, da sind auch noch Menschen dabei, erreicht hat, wäre dann heute der Punkt erreicht, wo die Maschinen den Maschinen die Wölfe werden. Ja, das soll wel, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man dazu eins präzisieren sagen. Also Hobbes liegt etwas lange zurück. Inwiefern kann das noch aktuell sein? Ich denke, in der Tat an einer Maschine ist es aktuell, nämlich an der Kriegsmaschine. Es scheint mir ziemlich zwingend zu sein, dass er hat vorhin schon von der Wirkungsgeschichte der Großen dieses Romans Heart of Darkness gesprochen. Es scheint mir ziemlich zwingend zu sein, dass Francis Ford Coppola in seiner Verfilmung dieses Romans den Vietnamkrieg aufgerollt hat. Also Apocalypse Now ist die Verfilmung von Heart of Darkness und präsentiert das Monströse einer Kriegsmaschine. Aber mir kommt es darauf an, zu zeigen, wo er das Monströse lokalisiert, ja nicht in der Technik selber. Also die Technik als solche ist nicht monströs. Sie erinnern sich sicher, dass Apocalypse Now endet mit einem Ritualmord, wo man durchaus sagen kann, da wird der Urvater geschlachtet. Also Marlon Brando figuriert da als dieser monströse Mr. Kurtz, der letztlich abgeschlachtet wird und der im Grunde ausgerottet wird wie ein Ungeheuer der Prähistorie. Insofern würde ich schon sagen, ist die Maschine, die moderne Maschine und die modernste aller Maschinen ist die Kriegsmaschine, ist immer die Avantgarde, die hat immer Leitfunktion, die Kriegsmaschine für die technische Entwicklung, ist in der Tat der Schauplatz des Monströsen, aber nicht die Technik selbst ist monströs, sondern das prähistorische Gesicht des Menschen, das sich in ihrem Herzen, in ihrem finsteren Herzen zeigt. Ich glaube, so etwa ist der Zusammenhang. Würde das bedeuten, dass es im Übergang nun zu einem posthistorischen, monströsen eigentlich nichts Neues gibt? Das heißt also, es würde das alte Gesicht, das alte schreckliche Gesicht der Menschheit noch einmal auftauchen? oder ist das nur eine Verlegenheit? Also ich hätte dazu eine These. Norbert Bolz hat eben ganz pointiert gesagt, man kann das Schreckliche an dem, was jetzt ist, nicht darstellen. Das heißt, es wäre immer im Rücken derer, die darstellen wollen, oder im Rücken der Verfahren, die etwas verdeutlichen wollen, genau das, was eigentlich das Schreckliche ist. Und das würde ja bedeuten, dass die Bilder, von denen wir in der Mediatisierung der Welt nun sprudelnd umgeben sind, keine Kapazität haben, das zu zeigen, was ist, was geschieht, sondern immer im Rekurs auf Früheres, also auf Bekanntes, agieren müssen. Und die so zustande gekommene Immanenz, man hat das ja mal die Immanenz des Imaginären genannt, die keine Transzendenz mehr zulässt, müsste also gleichsam immer mit alten Mitteln Neues darstellen, und wir würden uns in einem riesigen Kreis herumbewegen, in einem Raum ohne Ausgang, und das wirklich Äußere oder das Außen, auf das ja in den letzten Jahren auch einige Versuche aus den Wissenschaften heraus abgezielt haben, wäre auf dem Wege jedenfalls nicht zu präsentieren, wenn es überhaupt zu präsentieren ist. Aber wie ist es da? In den Lücken, in dem, was nicht passt, in den Resten? Also das wäre mein Vorschlag, da zu suchen. Aber interessant ist natürlich schon, dass gleichsam in einem Doppelspiegel, wenn wir die Archaik und den Ausgang der Moderne zusammenspannen, in einem Doppelspiegel, damals Mythos und aufkommende Vernunft, heute untergehende Vernunft und wiederkehrende Mythen, es noch nicht sind, die uns dieses zeigen, was an sich das Monströse ist. Was zeigen und was sehen, was das Verhältnis von Gesicht und der Möglichkeit, mit dem Gesicht etwas zu sehen, betrifft, möchte Volker Grasmuck gleich einen kurzen Text vorlesen. Und ich schlage vor, dass danach noch einmal auf der akustischen Ebene, auf der wir uns mit den Ungeheuren beschäftigen, auch diese zu Wort kommen soll, das heißt zu Klang, zu Gehör kommen soll. Und das wird sich dann zeigen, was das sein wird. Der Text, aus dem ich einen Auszug vorlesen möchte, ist von Victor Hugo, Die lachende Maske. Wer kennt heute noch das Wort Comprachicos? Wer weiß, was es bedeutet? Die Comprachicos oder Compraprequeños waren eine seltsame, widerlich furchtbare Gesellschaft fahrender Leute. Im 17. Jahrhundert weit bekannt, im 18. vergessen, und heute weiß kein Mensch mehr von ihnen. Für den zusammenfassenden Blick der Geschichte gehören die Comprachicos zu den endlosen Tatsachen der Sklaverei. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, ist ein Kapitel ihrer Legende. Comprachicos, ebenso wie Comprapequeños, ist ein zusammengesetztes spanisches Wort und bedeutet kauft Kinder. Die Comprachicos trieben Kinderhandel. Sie kauften und verkauften sie. Sie stahlen keine. Kinderdiebstahl ist eine andere Industrie. Und was machten sie aus diesen Kindern? Ungeheuer. Warum Ungeheuer? Zum Lachen. Das Volk will lachen, die Könige ebenfalls. Auf den Jahrmärkten braucht man Possenreißer, in den Königsschlössern Hofnarren. Die Anstrengungen, die der Mensch macht, um sich Freude zu verschaffen, verdienen zuweilen die Aufmerksamkeit des Philosophen. Was skizzieren wir auf diesen paar einleitenden Seiten? Ein Kapitel des schrecklichsten aller Bücher, des Buches, das man betiteln könnte, Die Ausbeutung der Unglücklichen durch die Glücklichen. Dass ein Kind ein Spielzeug für Erwachsene war, das hat es tatsächlich gegeben. Das gibt es auch heute noch. In den naiven und grausamen Zeitaltern war das eine besondere Industrie. Das 17. Jahrhundert, das sogenannte große Jahrhundert, gehörte zu diesen Zeitaltern. Wenn so ein menschliches Spielzeug gelingen soll, muss man es frühzeitig in Behandlung nehmen. Mit dem Zwerg muss man anfangen, wenn er noch klein ist. Daraus ist eine Kunst entstanden. Es gab Züchter. Man nahm einen Menschen und machte eine Missgeburt daraus. Man nahm ein Gesicht und machte eine tierische Schnauze daraus. Diese künstliche Fabrikation von Missgeburten hatte ihre bestimmte Regel. Es war eine richtige Wissenschaft. Man denke sich eine Orthopädie im umgekehrten Sinne. Wo Gott den geraden Blick hinsetzt, rief diese Kunst Schielen hervor. Wo Gott Harmonie geschaffen, schuf diese Kunst abstoßende Hässlichkeit. Wo Gott Vollkommenes gemacht, wurde der rohe Entwurf wiederhergestellt. Und in den Augen der Kenner war der Entwurf das Vollkommene. Den Menschen zu entwürdigen, führt dazu, ihn zu verunstalten. Die Unterdrückung durch den Staat fand ihre Ergänzung in der Entstellung. Gewisse Vivisektoren jener Zeit gelang es sehr gut, das menschliche Gesicht, das Ebenbild Gottes, auszulöschen. Man stelle sich eine lachende Meduse vor. Alles, was einen bewegt, wurde durch dieses Unerwartete in die Flucht geschlagen. Man musste lachen. Die Alten hängten am Giebel des griechischen Theaters ein heiteres Gesicht aus Erz auf. Dieses Gesicht hieß die Komödie. Die Bronze schien zu lachen und machte lachen und war nachdenklich zugleich. Parodie, die beim Wahnsinn endet, und Ironie, die bei der Weisheit endet, verdichteten und verquickten sich auf diesem Gesicht. Alle Sorgen, alle Täuschungen, aller Ekel und alles Leid verschmolzen auf diesem fühllosen Antlitz, und das unheimliche Ergebnis war Heiterkeit. Die tote, düstere Maske der antiken Komödie auf einen lebendigen Menschen verpflanzt, das war Gwynplaine. Diesen höllischen Kopf der unversöhnlichen Heiterkeit trug er auf seinem Hals. Welch furchtbare Last für die Schultern eines Menschen, das ewige Lachen. Ewiges Lachen. Verständigen wir uns und erklären wir die Sache. Wenn man den Manichäern Glauben schenkt, so gibt auch das Absolute in gewissen Augenblicken nach, und selbst Gott erleidet Unterbrechungen. Verständigen wir uns auch über den Willen. Dass der Wille je gänzlich ohnmächtig sein könne, geben wir nicht zu. Jedes Dasein gleicht einem Brief, den die Nachschrift mildert. Für Gwynplaine bestand die Nachschrift darin, durch Willenskraft, durch äußerste Anspannung seines ganzen Denkens und unter der Bedingung, dass keine Erregung ihn abzog und seine Anstrengungen zunichte machte, gelang es ihm, das ewige Grinsen von seinem Gesicht zu scheuchen und eine Art tragischen Schleiers darüber hinzubreiten. Und wer ihn dann sah, der lachte nicht mehr, der erschauerte. Das war das Telefon, das ihn zum Erschauern bringt. Das Personare, das Durchtönen, dasjenige, das die Person als etwas deutlich macht, die eine Maske trägt. Denn nichts anderes ist es, was die Person, wenn man sie es wieder aus ihrer lateinischen Herkunft übersetzt ins Deutsche, kennzeichnet. Es ist eine Maske. Und Thomas Brasch hat darüber gesagt, die Maske wächst ins Fleisch und wird Gesicht. Da wir aber leider Gottes nicht nur Radio für die Augen machen heute hier im Zelt, sondern auch für die Ohren, und das heißt für diejenigen auch, die nur zu Hause Radio hören, werden wir jetzt Personare etwas durchtönen lassen, und zwar eine Filmmusik von Ennio Morricone. eu tava pensando alguma coisa e fedeu, acho que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava tão entupido. Gostoso! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Jorjão! Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Não poderia servir de que eu disse aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Obrigada, Duduca! Agora não come na cabana carioca, Duduca, que tu vai pesar mais 10 quilos. Olha, depois já viu, né? Olha aí, gestão dá certo. Não dá certo, ué. Não. Isso aí o quê? E agora tá bem, mano? Ich bin eine ehrliche Haut. Und wenn ich in der Sonne auf der faulen Haut liege, tue ich Olivensonnenmilch von I&M drauf, damit ich mit heiler Haut davonkomme. I&M, natürliche Hautpflege. Die gelb-roten Hexereien für die Schönheit. Gibt's im Bioladen. Inselladen. Kleines Kaufhaus. Blumen wie Kunst aus Worpswede. Schöne Gestecke aus Trockenblumen in klaren Farben. Oder taufrische Blütenpracht auf Bestellung. Ruf an im Inselladen. Telefon 784-7262. Inselladen. Kleines Kaufhaus für Ledertaschen, Seife, Blumen. Auf der Schöneberger Insel. Leberstraße 13. Bus Nummer 4. Die Fabrikation von Ungeheuern, so ist immer noch das Thema, das von Ungeheuren unterbrochen wird. Das sind Zugeständnisse, die unter anderen Umständen erspart bleiben. Das Ungeheure, das zum Beispiel ein Gespräch, das sich von ganz verschiedenen Seiten einem stillen Auge, wie das im Herzen des Hurricanes ist, nähert, das heißt ihn auch tobend und in allen möglichen Strudeln erst einmal umrundend umgibt. Dieses Gespräch, das lose Fäden fallen lassen und wieder aufnehmen kann, hatte vorher schon einmal zu einem Bild von Francesco Goya geführt. Das können die Hörer zu Hause, die Hörerinnen nicht sehen. Hier ist es auf eine Dia-Leinwand projiziert. Das Bild heißt Der Schlaf der Vernunft oder Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer. Und die Frage ist, welches Verhältnis der Schlaf und der Traum zueinander haben und welche Art von Geburtsvorgängen daraus dann auch zustande kommen. Norbert Bolz. Wir können es ja in der Tat mal umdrehen. Das Bild steht im Zentrum der ursprünglichen Überlegungen von Dietmar Kamper. Und ich kann ja mal eine Lesart präsentieren, die wieder zur Immanenzthese führt und sie vielleicht an diesem Bild einmal plastischer macht. Ich würde vorschlagen, die Lesart der Schlaf der Vernunft erzeugt Ungeheuer. Dann würde sich nämlich ergeben, dass diese Ungeheuer sich im Traum zeigen. Das fällt nämlich im Schlaf vor, ein Traum. Das ist einigermaßen schlüssig. Die Interpretation der ganzen Sache wäre dann so, lange, lange Zeit nach Goya wird das Ganze wissenschaftsfähig, nämlich bei Freud. Und Freud führt uns vor, dass uns der Traum in der Tat die Kunde gibt vom Ungeheuren, nämlich von dem Monströsen in uns selber, über das wir uns keine Rechenschaft geben können, das wir im Grunde im Dienste unserer Selbsterhaltung unterdrücken müssen, das nicht zu Wort kommen darf. Ich würde sagen, diese Deutung, dass eben die Wahrheit über uns selbst, über unsere Subjektivität schrecklich ist, so schrecklich, dass sie nicht Wort werden darf, die hat bei Goya selber eine sehr deutliche Stütze. ich glaube, im selben Zyklus der Capriccios, aus denen auch dieses genommen ist, gibt es ein Capriccio, das heißt Nada Elodira, also nichts, es zeigt sich. Ich würde meinen, das ist die Erläuterung dessen, was dieses berühmte Capriccio uns auch vorführen will, nämlich das Sich-Zeigen dessen, was bei der Vernunft nicht Wort werden darf. Und der Titel dessen ist von Rechts wegen das Nichts. Vom Nichts kann man nur eines sagen, innerhalb rationaler Rede, dass nämlich die Wissenschaft davon nichts wissen will. Ich würde es nun als letzte These dies sagen. Unsere Frage müsste sein, wie zeigt es sich, wenn Goya recht hat? Wie zeigt sich das Nichts oder das Ungeheure, das nicht Wort werden darf? Und ich würde meinen, es zeigt sich da, wo das Sichtbare selber die Mauer des Unsichtbaren durchbricht. Also nicht im optischen Feld selber, sondern an der Grenze des optischen Feldes und nur da. Ich bin auf die Interpretation gekommen, einfach als Leser von Konrad, den ich ja hier sehr stark gemacht habe. Und ich bringe vielleicht zur Erläuterung dieser These noch eine kleine Stelle vom Schluss des Romans Heart of Darkness. Da heißt es nämlich, nachdem Kurt seine berühmten letzten Worte gesprochen hat, nämlich eben nicht ich liebe meine Verlobte in Europa, sondern the horror, the horror, da resümiert der Held Marlowe, indem er sich selbst vergleicht mit diesem Kurtz: Perhaps all the wisdom and all truth and all sincerity are just compressed in that inappreciable moment of time in which we step over the threshold of the invisible. Also die Überschreitung des Unsichtbaren, das Überschreiten der Grenze unseres optischen Raums ist die einzige Erfahrung des Ungeheuren, die uns möglich ist, als primäre Erfahrung, die sich per Definition im Nicht-Medial rekonstruieren lässt. Und er sagt über Kurtz, he had made that last stride, he had stepped over the edge. Und wenn ich recht weiß, ist dieser Step over the edge auch der Schritt in den Wahnsinn. Ich habe keine Gegenthese, aber doch eine Akzentsetzung dazu. Das Bild von Goya hatte eine Vorstudie. Da stand auf diesem Steinblock oder auf diesem Klotz, auf dem der Autor müde von der Arbeit sein Haupt hat sinken lassen und sein Gesicht in der Armbeuge verbirgt: Idioma universal. Es waren noch nicht so viele Ungeheuer da als in dem letzten, aber es war schon ganz klar diese Szene. Und man fragt sich, was meint denn dieses jetzt? Sollte die Sprache des Traumes die universelle Sprache sein, die einzig universelle Sprache? Sollte das, was im Traum erscheint, sich zeigt? Durchaus unter dem Hinweis, dass an der Grenze des Sichtbaren sich das Entscheidende zeigt, also jenes Nada, jenes Nichts. Sollte das für die Menschen, die in Schlaf gefallen sind, die einzig universale Sprache sein, die sie jetzt zu lernen haben? Bei Goya, und das ist auffallend, ist das Gesicht des Autors nicht sichtbar. Auch das ist nicht zufällig. Also der Schlafende ist nicht irgendwie drapiert, sondern so, dass er dem Betrachter sein Gesicht nicht zeigt. Und ich hatte dann in einem Versuch, die Erfahrung des Monströsen ohne allzu viel theoretische Mühe einmal zu beschreiben, vermutet, dass immer die Verzerrung der menschlichen Gestalt, insbesondere die Verzerrung des menschlichen Gesichtes, das ist, was am ungeheuerlichsten und am monströsesten wirkt. und fand dazu eine kurze Passage von einem Autor, der den meisten inzwischen bekannt sein dürfte, Georges Bataille, der sich zum Verhältnis von Gesicht und Maske einmal wie folgt äußert. Nichts im unverständlichen Universum ist menschlich, außer nackter Gesichter. Wie in einem Chaos fremder oder feindseliger Erscheinungen die einzigen offenen Fenster sind. Der Mensch verlässt nur in dem Augenblick die unerträgliche Einsamkeit, in dem das Gesicht eines seiner Mitmenschen aus der Leere von allem Übrigen auftaucht. Doch die Maske übergibt ihn einer noch furchtbaren Einsamkeit, denn ihr Vorhandensein bedeutet, dass sogar das, was gewöhnlich beruhigt, sich plötzlich mit einem finsteren Willen, Entsetzen zu verbreiten, aufgeladen hat. Wenn das, was menschlich ist, maskiert ist, gibt es nichts Vorhandenes mehr, außer der Animalität und dem Tod. Also mir scheint diese Passage in das Herz dessen hineinzuzielen, was hier Thema ist, vielleicht aber auch noch einmal sprachlich zu verdeutlichen, was der Herzschlag ohnehin schon permanent sagt. Für mich stellt sich im Zusammenhang mit dem Bild von Goya die Erinnerung an ein anderes Bild ein. Dieses Bild, das hat auch, ich komme nochmal auf Klaus Heinrich zurück, in einem Aufsatz beschrieben, das ist das jüngste Gericht und es hängt, das heißt es hängt, das ist schon schön ausgedrückt, das jüngste Gericht, das ist in der Sixtinischen Kapelle in Rom zu sehen. Und dort sieht man auf der einen Seite eine Figur, die weder in die Tiefe gerissen werden, noch in den Himmel aufsteigen kann. Die Figur könnte man gebannt nennen. Sie hat ihren Kopf auf die Hand gestützt und betrachtet den Betrachter mit einem Blick, der mit einem einfachen Wort zu benennen ist, das ist der Blick des Entsetzens. An einer Stelle in der Kapelle, wo im Grunde genommen in der Regel das Gegenteil von den gläubigen Christen erwartet, erhofft wird. Und neben diesem Hockenden, nicht nach oben und nicht nach unten gerissenen oder aufsteigenden, sieht man eine Fratze herunterhängen, auf der Michelangelo sich selbst abgebildet hat. Nämlich die heruntergezogene Haut eines Gemarterten, auf dem sich die verschwimmenden Gesichtszüge des Malers abzeichnen. Diese beiden Horrorvisionen des Menschlichen im Angesicht des Menschlichen begegnen einem dort, und die Frage nach dem Verhältnis von Maske zu Gesicht scheint keine mehr des Gegensatzes zu sein. Norbert Beuys, möchten Sie was dazu sagen? Ich hätte dazu eine These, die sich ganz leicht fassen lässt, nämlich folgende. Das Monströse ist real. Ich finde wunderschön den Hinweis auf das Entsetzen. Das Entsetzen ist, glaube ich, etwas so wie der Schrecken, wenn wir ihn nicht poetisch nehmen, sondern so wie er wohl von Konrad gemeint ist, der Horror, der wirklich nicht weiter zu verbildlichen ist. Das Entsetzen ist die Erfahrung von Realem. Und ich würde nun meinen, die Fantasie kann das Monströse nicht fassen, weil jedes Bild, auch dieses Bild, tröstet. Jedes Bild tröstet über das, was es darstellt, und sei es noch so schrecklich. Und ich würde sagen, das Denken will davon nichts wissen, vom Monströsen, denn jeder Begriff verdrängt es. Das konstituiert sogar sein Wesen. Sodass also in allen den Registern, in denen wir unser Leben fristen, von der Erotik will ich mal schweigen, aber im Denken und im Fantasieren, wir Umwege machen, um dieses Entsetzen zu vermeiden, von dem wir zwar das Wort haben und auch Bebilderungen haben, die aber alle verdecken, worum es geht, nämlich um das Reale in seinem Schrecken. Und für Lacan-Freaks, das kann man, glaube ich, bei Radio 100 einstreuen, nur das eine, es ist ja ein Zauberwort geworden, das Wort von Lacan, das Reale ist das Unmögliche. Dieses Wort hat Lacan geklaut von einem ganz berühmten Mann, Victor von Weizsäcker, und hat es verkürzt. Der Satz lautet nämlich vollständig: Das Reale ist das Unmögliche, das allein sich verwirklicht. Diese Realisation macht in der Tat unsere Wirklichkeit aus, aber das ist genau die Realisation, von der wir nichts wissen wollen und die wir uns nicht vorstellen können. Und ich würde sagen, die heißt mit Recht monströs. Also hätten wir das Thema jetzt verfehlt. Gang oder umzingelt, oder wir wären von ihm umgeben und umzingelt. Genauso wie die Geräuschkulisse nach wie vor. Es sind, glaube ich, genau 30 Minuten, die ich damit aufgenommen hatte mit den Herztönen. Und in Erinnerung ruft, dass auch das immer noch seinen Gang geht und klopft. Die Beschreibung, die die Ärzte der Musik des Herzens geben, ist tatsächlich eine Sprache, über die die Mediziner, und Victor von Weizsäcker war ja auch Mediziner, wenn ich mich richtig erinnere, die Mediziner eigentlich eher aus Gründen der Kompensation, also weil das blutige Handwerk irgendwie kulturelle Bedürfnisse weckt, diese am Operationstisch und an anderen Orten nicht ausleben können. Sie haben die Sprache von Komponisten und Musikern gewählt, um den Charakter des kranken oder gesunden Herzens und seiner Schläge zu beschreiben. Josef Conrad beschreibt in dem Roman Heart of Darkness die Geschichte, die eine Rahmengeschichte in einer Rahmengeschichte in einer Rahmengeschichte ist. An einer Stelle, und zwar mit den Worten des Erzählers, der keinen Namen hat, der immer nur in der Ich-Form von sich redet und der Geschichte von Marlowe, dem nach Afrika reisenden und auf der Suche nach Kurtz durch Afrika reisenden Erzähler. Der Erzähler beschreibt, wie sie an die Leute an Bord dieser kleinen Yacht in der Themsemündung am Horizont dunkel brütend London, die Silhouette von London, beschreibt, wie sich die Geschichte dieses Erzählers, der auf der Suche nach jemand anders war, erzählte, als ob sie sich nicht von menschlichen Lippen geschält hätte. Wenn ich mich richtig an den englischen Text erinnere, ich kann ihn fast auswendig, this faint uneasiness didn't seem to shape itself from human lips. Dieser merkwürdige Mangel an Leichtigkeit schien sich nicht von menschlichen Lippen zu schälen, war ein Text, der sich mittlerweile auch in seiner, ja, er zeigte nichts mehr, er zeigte nur noch das Monstrum auf der einen Seite, auf das gezeigt wird, und auf der anderen Seite die Krise des Zeichens, dass man den einzelnen Worten, die die Viktorianer in dieser Erzählung zu sehen glaubten, nämlich als eine erbauende, moralische, Tapferkeit und Tugend fördernde Erzählung sei, dass das alles Lug und Trug war. Und Lug und Trug, da gibt es immer wieder noch die Frage, ob das Unmögliche tatsächlich die Realität umzingelt oder sogar ist. Oder ob es das Mögliche oder das Notwendige, was ist das Verhältnis des Unmöglichen zu dem Notwendigen, dem wir unsererseits, solange dieses Herz schlägt und uns über die Lautsprecher verfolgt, nicht aufgehört hat zu schlagen. Es nicht denken. Ich wollte ja kein Spielverderber sein, ich halte deshalb eine Diskussion nicht für sinnlos, weil sie vielleicht zum Ergebnis hat, dass ihr Gegenstand nicht auf Begriffe zu bringen ist, sondern vielleicht gerade den Gegenstand gewählt hat, der sich seit Jahrtausenden dagegen sperrt, begriffen zu werden. Die Existenz. Ja. Wir lassen 2 Minuten weiter das Herz pochen. hören. Die Diskussion geht hier allmählich zu Ende. Weder die Griffigkeit der Begriffe noch der Trost der Bilder uns angesichts dieses Themas beruhigen kann, dann wäre die Einsicht in die Notwendigkeit des Verfehlens des Themas vielleicht doch so zu wenden, dass Pochende zugelassen wird. Ich fand eine Formel dafür, die in der Schwebe bleibt, noch einmal bei Bataille. Was in der Übereinstimmung der offenen Gesichter kommuniziert wird, ist die beruhigende Stabilität der auf der hellen Oberfläche des Bodens zwischen den Menschen errichteten Ordnung. Aber wenn das Gesicht sich verschließt und sich mit einer Maske bedeckt, gibt es keine Stabilität und keinen Boden mehr. Die Maske kommuniziert die Ungewissheit und die Gefahr schlagartiger Änderungen, die so unvorhersehbar und so unmöglich zu ertragen sind wie der Tod. Ihr Eindringen befreit das, was man zur Aufrechterhaltung der Stabilität und der Ordnung in Ketten gelegt hatte. Das ist also weder eine Klage noch eine Definition. Insofern könnte man damit enden. Ich danke Sie, Timmer Kamper. Die Diskussion über Fabrikation von Ungeheuern hat Ihr Thema erwartungsgemäß, befürchtungsgemäß, erhofft verfehlt, weil wir uns immer noch in unserer eigenen Haut befinden. Einstürzende Neubauten werden gleich zu spielen beginnen. Ich bedanke mich für die Teilnahme an der Diskussion bei Dietmar Kamper, bei Norbert Bolz, bei Volker Grasmuck, auf dessen Initiative diese lustige Veranstaltung, diese absonderliche Veranstaltung möglich geworden ist, bei Bart Stoif von Tage 2 und bei Baldwin Hinstam für die Übersetzungsdienste. Radio 100 wird gleich einen zweiten Taumelschritt in eine Live-Veranstaltung springen. Von hier über die Potsdamer Straße zum Mehringdamm, von wo 2 Stunden der Netzwerk-Mitgliederversammlung übertragen werden. Hier im Tempodrom verabschiede ich mich und bedanke mich auch bei den Besuchern hier im Zelt. Vielen Dank. Wenn ihr auch wollt, dass die Cowboys absatteln, holt euch ein Radio 100 Abo.